Wenn ein Mann gegen seine Frau die Hand erhebt und sie sogar vor den Kindern schlägt. Wenn er ausrastet und sie flüchtet nur noch schnell, dann geh ich dazwischen, denn ich bin ein Rebell. Wenn Kinder missbraucht und gedemütigt werden und manche alten Leute einsam in Pflegeheim sterben, Schwangere kiffen, saufen und rauchen, dann kann die Welt einen Rebell wie mich brauchen. Ich bin Annette, euer Rebell. Ich riech Vertuschung, reagier blitzschnell und in Sekunden der Text die Melodie komponiert. Ich bin ein Rebell, der schnell reagiert. Ich bin Annette, euer Rebell. Ich riech Vertuschung, reagier blitzschnell und in Sekunden der Text die Melodie komponiert. Ich bin ein Rebell, der schnell reagiert. Wenn einer sagt, das ist grün, schrei ich blau. Schau da mal die Fette, nein, das ist eine Frau. Ich schwimme immer gegen den Strom. Wer kann das von euch sagen, wer macht das schon? Man könnte in Deutschland echt ruhiger leben, würde man nicht wie wir nach dem Reiche streben. Würden wir sagen, was alle von uns wollen hören, aber nein, wir wollen ja die Ordnung stören. Ich bin Annette, euer Rebell. Ich riech Vertuschung, reagier blitzschnell und in Sekunden der Text die Melodie komponiert. Ich bin ein Rebell, der schnell reagiert. Ich bin Annette, euer Rebell. Ich riech Vertuschung, reagier blitzschnell und in Sekunden der Text die Melodie komponiert. Ich bin ein Rebell, der schnell reagiert. Wenn du jede Nacht in dein Kissen weinst, weil es das Leben mit dir stark übertreibt, schließ dich, wenn du willst, unserer Sache an, weil man alles in der Masse erreichen kann. Ich hab nun mal diesen patriotischen Traum. Ich steh für mein Land, sag nicht, es lohne sich kaum. Ich weiß, es wird seins dem Licht erstrahlen. Bereitet mir das Rebellsein auch öfter Qualen. Ist es falsch für eine Meinung gerade zu stehen? Soll ich zusehen und lass es einfach geschehen? Ich schrei es heute raus, reagiere blitzschnell. Denn ich bin Annette, euer deutscher Rebell. Ich bin Annette, euer Rebell. Ich riech Vertuschung, reagier blitzschnell und in Sekunden der Text die Melodie komponiert. Ich bin ein Rebell, der schnell reagiert. Ich bin Annette, euer Rebell. Ich riech Vertuschung, reagier blitzschnell und in Sekunden der Text die Melodie komponiert. Ich bin ein Rebell, der schnell reagiert.